بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم الله سأسأل بما سبحانه سجل الله زيجل هاي بمها تشكايد سر النبوفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir machen weiter im Kapitel über das freiwillige Fasten. Und beim letzten Mal haben wir zuletzt über den Monat Muharram gesprochen. Und nun möchten wir uns zwei besonderen Tagen des Monats Muharram widmen. Wir haben gesagt, dass der beste Monat zu fasten nach dem Monat Ramadan ist der Monat Muharram. Das heißt, der erste Monat im islamischen Mondkalender. Und davon sind besonders zwei Tage relevant, und zwar der Tag von Ashura und der Tag von Tasu'a. Und Ashura kommt vom arabischen Wort Ashara und bedeutet 10, das ist nämlich der 10. Tag. Und Tasu'a kommt vom arabischen Wort Tis'a und ist nämlich der 9. Tag des ersten Monats. Und es ist Sunna, an diesen beiden Tagen zu fasten, und davon besonders der Tasu'a. Und der Grund dafür ist eine Überlieferung. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina ankam, die Leute an einem Tag, das heißt Ashura, zu fasten pflegten. Sie sagten, das ist ein gewaltiger Tag. Das heißt, dort die Leute, die Juden, die dort gefastet haben. Das ist ein gewaltiger Tag. Es ist der Tag, oder er ist der Tag, an dem Allah Moses errettet und die Gefährten des Pharao hat ertrinken lassen. So fastete Moses aus Dank für Allah. Da sagte er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wir stehen Moses näher als sie. Daraufhin fastete er auch an ihm und ordnete den Muslimen an ihm zu fasten. Und das zeigt, dass Musa alaihi salatu wasalam Moses den Muslimen näher steht als den Juden. Warum? Weil die Muslimen, weil die Propheten alle waren gottergebene muslimische Menschen, und Judentum ist das, was die Anhänger oder die vermeintlichen und scheinbaren Anhänger von Moses aus der Religion gemacht haben, die Moses den Menschen gebracht hat. Aber in Wirklichkeit hat Musa alaihi salatu wassalam den Menschen nichts anderes gebracht als den Islam. Allah sagte, inna ad-din 'inda Allah al-Islam, die Religion bei Allah ist der Islam, es gibt keine andere Religion bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn die Juden aus Dank zu Allah subhanahu wa ta'ala diesen Tag gefastet haben, so stehen wir Moses noch viel näher, und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Tag angeordnet zu fasten, und deswegen fasten wir ihn auch. Und dies war im ersten Jahr nach der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn wir haben ja gesagt, dass Ramadan im zweiten Jahr auferlegt worden ist, und Ramadan das Fasten vom Ashura-Tag aufgehoben hat. Also muss das im ersten Jahr nach der Auswanderung gewesen sein. Und nachdem Ramadan zur Pflicht geworden ist, ist es das Fasten am Tag von Ashura zu einer Sunna geworden. An diesem Tag zu fasten ist ein Zeichen, dass alle Propheten wie eine einzige Gemeinschaft sind, die Letzten freuen sich für die Ersten und umgekehrt. Zu Beginn in Mekka liebte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam es, sich den Juden und Christen anzupassen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam liebte es, sich den Juden und Christen anzupassen in der ersten Periode. Warum? Damit sie eher geneigt sind dazu, die Religion des Islam anzunehmen. Denn das Volk der Schrift hielt sich im Gegensatz zu den Götzendienern von Mekka an eine ursprünglich göttliche Religion. Und auch ist überliefert worden, dass der Prophet a.s. sogar samstags häufig gefastet hat, obwohl das der Tag der Juden ist, nämlich genau als Nachahmung, damit sie ihm nachahmen wieder a.s. Doch als er nach Medina kam, wollte er sich von ihnen unterscheiden. Natürlich, wenn wir sagen, er wollte oder wollte nicht, gemeint ist hier, liebe Geschwister, dass er das machte gemäß der Anordnung Allah subhanahu wa ta'ala. Denn der Prophet alayhi salatu wassalam, Allah sagte über ihn, in huwa illa wahyun yuha, er ist nichts anderes als eine Offenbarung, die ihm eingegeben wird, das was er sagt sallallahu alayhi wasallam. Das heißt, als er nach Medina kam, hat er dann angefangen, sich zu unterscheiden von den Juden und den Christen, denn er wollte, denn die Juden haben ihn gekränkt und behauptet, und das ist das Problem, sie behaupteten, er würde ihre Religion übernehmen. Er würde sowieso alles übernehmen von ihnen. Und deswegen hat er dann einen Schlussstrich gesetzt, alayhi salatu wassalam, und hat sich von ihnen unterschieden. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alayhi wasallam in einem Hadith, überliefert von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, er sagte dann über das Fasten am Ashura, لَإِن بَقِيتُ إِلَى قَابِلْ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ. Das bedeutet, wenn ich noch bis zum nächsten Jahr leben sollte, werde ich sicherlich auch am 9. fasten. Das heißt, der Prophet a.s. hat an diesem Ashura-Tag gefastet, am 10. und nicht am 9. Aber wir wissen aufgrund seiner Aussage, die er gemacht hat, a.s., dass es auch Sunna ist, am 9. zu fasten, nämlich aufgrund der Unterscheidung, damit man sich von ihnen unterscheidet und damit die Muslime einen eigenen Charakter und eine eigene Persönlichkeit bilden und sich nicht anderen Leuten anpassen. Denn wenn man sich anderen Leuten anpasst, dann passen sich auch die Herzen ihnen an und dann ist man so wie sie, möge Allah uns davor bewahren. Aber als das nächste Jahr eingetroffen war, war der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam schon verstorben. Aus diesem Hadith lernen wir viele Dinge, unter anderem, dass die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam das Bewusstsein hatten, sich von den Juden und Christen unterscheiden zu müssen. Warum? Weil die Sahaba radiallahu anhum, als der Prophet ihnen angeordnet hatte, dass sie diesen Tag fasten sollen, haben sie zu ihm gesagt, aber das ist ein Tag, der von den Juden gefastet wird. Das ist ein Tag, der von den Juden verherrlicht wird. Und deswegen haben sie verstanden, dass man sich von ihnen und von den Christen als Muslim zu unterscheiden hat. Was heißt das? Das bedeutet, dass man nichts macht, was sie charakterisiert. Also wenn sie etwas machen, woran man sie als Juden oder Christen erkennt, zum Beispiel den Sabbat feiern oder den Samstag fasten oder ähnliches, dass man das eben nicht macht, damit man ihnen nicht nacheifert. Man muss nicht an beiden Tagen fasten, weil sowieso das Fasten am Ashura-Tag eine Sunna ist, sondern kann auch nur den 10. alleine fasten, wie der Prophet es gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Allerdings besser ist es, wenn man den 9. und den 10. ebenfalls fastet. Die Belohnung dafür: Abu Qatada berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Yawmu Arafa ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sana allati qablahu was-sana allati ba'da. Wa siyamu yawmi Ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sana allati qablah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Ich erhoffe mir bei Allah, dass durch das Fasten am Tag von Arafa die Sünden des vergangenen und kommenden Jahres getilgt werden. Und durch das Fasten am Tag von Ashura erhoffe ich mir bei Allah, dass die Sünden des vergangenen Jahres getilgt werden. Und wenn das, liebe Geschwister, gilt für das Fasten von freiwilligen Tagen wie Ashura und Tasu'a und Arafa, dann subhanallah, welche Belohnung wird den gläubigen Menschen erwarten, wenn er im Ramadan fastet, eine Sache, die Allah Azza wa Jalla ihm auferlegt hat. Und welche Schmach wird jemanden ereilen, der diesen Monat nicht fastet, möge Allah uns davor bewahren. Weiterhin zu den Muqayyad Nafila Fastenarten gehört das Fasten der ersten 9 Tage von Dhul-Hijjah. Dhul-Hijjah ist der 12. Monat und das ist der Monat, in dem die Hajj stattfindet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte allgemein: Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ya'ni ayyam al-ashr. An keinen Tagen ist die rechtschaffene Tat Allah lieber als an diesen Tagen. Er meint die 10 ersten Tage von Dhul-Hijjah. Sie sagten, Ja Rasulallah, wala al-jihadu fi sabilillah? Qala, wala al-jihadu fi sabilillah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, falam yarji' min thalika bi shay. Sie sagten, O Gesandte Allahs, auch nicht der Jihad auf Allahs Weg? Ist er nicht besser als diese 10 Tage, als die rechtschaffene Tat an diesen 10 Tagen? Er sagte, auch nicht der Jihad auf Allahs Weg, es sei denn, jemand zieht selbst mit seinem Vermögen hinaus und kehrt darauf hin mit nichts davon zurück. Das gilt für die ersten 9 Tage und ihr habt gesehen, dass dieser Hadith das Fasten nicht erwähnt. Aber das Fasten gehört zu den rechtschaffenen Taten und deswegen ist es eine rechtschaffene Tat, dass man besonders an diesen 9 Tagen natürlich rechtschaffen handelt und das Fasten gehört dazu. Und wenn jemand sagt, wir haben keinen Beweis dafür, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam an diesen 9 Tagen gefastet hat, so sagen wir, wir brauchen dafür keinen Beweis, weil seine Aussage absolut ausreichend dafür ist. Du würdest auch nicht sagen, wenn jemand diesen Hadith liest und daraufhin besonders viel betet und besonders viel spendet, dass man dafür einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam extra bräuchte. Außerdem, unser Prophet alaihi salatu wasalam, manchmal lässt er auch Dinge weg, die freiwillig sind. Das macht er manchmal alaihi salatu wasalam absichtlich, lässt er manche Dinge weg aus Angst davor, dass diese Taten seiner Umma auferlegt werden könnten. Und das Beispiel dafür haben wir im Tarawih-Gebet. Der Prophet a.s. hat es nur ein paar Nächte in der Gemeinschaft verrichtet und danach hat er es in der Gemeinschaft unterlassen, hat es alleine verrichtet. Gemeint ist das Nachtgebet im Ramadan. Es ist das gleiche wie an jeden anderen Tagen des Jahres ebenfalls. Und warum hat er es unterlassen? Weil er gesagt hat, ich hatte Angst, dass es euch zur Pflicht werden könnte. Insofern hat der Prophet a.s. manchmal Dinge weggelassen, aus Angst davor, dass es Pflicht würde, auch aus Angst davor, es den Leuten zu schwer zu machen. Denn wenn der Prophet a.s. etwas macht, dann die Leute machen es ihm nach. Ob es jetzt für jeden Einzelnen besser wäre, es nachzumachen oder nicht, unabhängig davon. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum der Prophet a.s. Nur begrenzte Anzahl an Umrah gemacht hat und Hajj gemacht hat. Wenn er jedes Jahr gegangen wäre, a.s. von den Jahren, den er erlebt hat, dann würden vielleicht manche Muslime sagen, es ist Sunnah, dass man jedes Jahr Hajj macht. Und der Prophet a.s. hatte 2-mal die Möglichkeiten, es zu machen, hat es aber nur 1-mal gemacht und deswegen darin steckt große Weisheit. Von den 9 Tagen, besonders der 9. Tag, ist der Arafah-Tag. Natürlich der 10. Tag, liebe Geschwister, der ist haram zu fasten, weil der 10. Tag ist der Eid-Tag. Eid al-Adha. Der 9. Tag von Hijjah ist auch eine Art Muqayyad-Fasten und ist auch eine Sunnah. Aber gemeint ist für jeden, der keine Hajj vollzieht. Das heißt, wenn jemand Hajj vollzieht, ist es keine Sunna für ihn, zu fasten am Arafat-Tag, weil der Prophet a.s. auch nicht gefastet hat. Aber wenn jemand nicht in der Hajj ist, dann ist es Sunna für ihn, dass er an diesem Tag fastet. Und wie gesagt, wir erhoffen uns bei Allah azza wa jall, dass dafür die Sünden des vergangenen Jahres und des zukünftigen Jahres vergeben werden. Allahs Barmherzigkeit ist riesengroß. Stellt euch vor, ein Mensch macht das jedes Jahr und Allah vergibt ihm immer seine Sünden, die er gemacht hat. Die Sahaba radiallahu anhum, sie haben gewusst, dass es am Tag von Arafah Sunna ist zu fasten und so haben sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam extra ein Glas Milch gegeben, um zu schauen, ob er fastet oder ob er nicht fastet. Und er hat es dann nicht getrunken, Entschuldigung, er hat davon dann getrunken, was dann bedeutete, dass er natürlich nicht am Fasten war, sallallahu alaihi wasallam. Eine weitere Form des Fastens ist zu fasten wie der Prophet Dawud alaihi salatu wasalam, David. Dawud alayhi salatu wassalam pflegte jeden zweiten Tag zu fasten. Das ist die beste Form zu fasten überhaupt. Abdullah ibn Amr ibn al-As berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alayhi wasallam sagte: "Ahabbu salati ila Allah salatu Dawud alayhi salam. Wa ahabbu siyami ila Allah siyamu Dawud. Wa kana ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. Diejenige Art zu beten, die Allah am liebsten ist, ist die Art von Dawud alayhi salam. Und diejenige Art zu fasten, die Allah am liebsten ist, ist die Art von Dawud alayhi salam. Er pflegte die Hälfte der Nacht zu schlafen, dann ein Drittel zu beten und dann ein Sechstel zu schlafen. Außerdem pflegte er jeden zweiten Tag zu fasten. Aus diesem Hadith entnehmen wir einige Bestimmungen. Die offensichtliche ist die, die wir erwähnt haben. Aber wir lernen auch, dass wir als gläubige Muslime an die Eigenschaft Allahs al-Mahabbah glauben müssen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, der Prophet, beschrieb ihn wie folgt. Er sagte, أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ. Das heißt, diejenige Art, die Allah am liebsten ist, zu beten. Das bedeutet, dass diese Eigenschaft zu lieben, eine Eigenschaft Allahs ist, subhanahu wa ta'ala. Er liebt, wen er will, wann er will, wie er will. Und das ist eine Sache, an die wir zu glauben haben. Und ihr wisst, bei den Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala, wir glauben daran, ohne sie mit Erschaffenem gleichzusetzen, ohne zu sagen, dass die Liebe Allahs genauso ist wie die Liebe eines Menschen. Nein, die ist nicht gleich. Sogar unter den Geschöpfen gibt es unterschiedliche Formen der Liebe. Die Liebe eines Mannes zu seiner Ehefrau ist anders als die Liebe eines Mannes zu seinen Eltern. Und auch glauben wir an diese Eigenschaften Allahs, ohne umzuinterpretieren. Das heißt, ohne zu sagen, gemeint ist mit diese Eigenschaft der Liebe, dass er einen dafür belohnt. Wir sagen, das ist eine Folge der Eigenschaft der Liebe, aber es ist nicht die Eigenschaft selbst. Und so weiter und so fort. Mehr darüber lernt man in der Aqida unterrichten. Diese Form des Fastens ist die beste Form zu fasten. Wir lernen aber auch aus diesem Hadith eine andere Angelegenheit. Und zwar, dass das Gesetz der Völker vor uns auch für uns Gesetz ist, sofern unser Gesetz ihm nicht widerspricht. Auf Arabisch sagt man, شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يَرِدْ شَرْعُنَا بِخِلَافِهِ. Noch einmal, Gesetz der Leute vor uns ist auch Gesetz für uns. Das bedeutet, wenn wir lesen im Koran al-Karim, oder in der authentischen Sunna, und das ist natürlich Bedingung, weil uns interessiert nicht Unauthentisches, was überliefert wird von zum Beispiel von Juden oder Christen. Wenn es unauthentisch ist, interessiert uns das nicht. Wie können wir wissen, dass es authentisch ist? Also muss es im Koran stehen oder in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, indem er es uns mitteilt. Wie dieser Hadith, woher weiß Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, dass Dawud so pflegte zu fasten? Er hat das bestimmt nicht im Buch der Christen Juden nachgeschlagen, sondern er hat das erfahren durch Allah subhanahu wa ta'ala. Insofern bedeutet diese Regel, wenn wir etwas erfahren über die Propheten Allahs vor uns oder über die Gesetze Allahs vor uns, dann müssen wir uns genauso daran halten. Dann ist das Beweis für uns. Es sei denn, Ausnahme, wenn unser Gesetz etwas anderes sagt. Wenn unser Gesetz etwas anderes sagt, dann natürlich gilt unser Gesetz. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat das Recht, seine Gesetze zu ändern, wie er will. Bei Aqida gibt es keine Veränderung. Aqida ist immer gleich. Das ist der Teil im Islam, der immer gleich ist. Aber was die Gesetze angeht, die Ahkam, natürlich, die ändern sich, die sind variabel. Deswegen kann es sein, dass es zur Zeit von den Propheten vor uns andere Gesetze gab als heute. Und das wissen wir auch. Das war auch tatsächlich der Fall. Denkt zum Beispiel daran, wir haben geredet über das Fasten, dass beim Fasten ist es am Anfang, also das heißt zur Zeit von Maryam a.s., gab es eine Art zu fasten, in dem man nicht redet. Das gab's. Aber heutzutage, diese Art zu fasten, ist für uns keine Art zu fasten. Ist keine Ibadah für uns, dass jemand sagt, ich rede jetzt nichts mehr für Allah subhanahu wa ta'ala einen ganzen Tag. Was für manche Leute nicht schlecht wäre. Ja. Das heißt nicht, dass man nicht machen soll. Manchmal ist es gar nicht schlecht. Ja. Aber man muss ja auch beten und Dhikr machen und so. Auch weil das vielleicht ausgenommen war. Wie dem auch sei, wir lernen aus diesem Hadith von Abdullah ibn Amr ibn As ebenfalls, dass das erste Sechstel des letzten Drittels besser ist als das letzte davon. Weil Allah subhanahu wa ta'ala steigt im letzten Drittel der Nacht zum untersten Himmel hinunter. Und deswegen ist die wertvollste Zeit zu beten, weil Allah azza wa jalla einem die Gebete dann anhört, also erhört. Aber wann in diesem Drittel ist es am besten? Aus diesem Hadith lernen wir, im ersten Sechstel, also das heißt in der ersten Hälfte dieses letzten Drittels. Ja? Wenn du die Nacht einteilst in drei Drittel, dann hast du sechs Sechstel. Also im fünften Sechstel von den sechs Sechsteln ist dieser Hadith ein Hinweis darauf, dass es dort am wertvollsten ist. Und das ist auch, subhanallah, passt auch wunderbar überein mit der Logik. Warum? Weil in diesem Sechstel aufzustehen ist anstrengender als im Sechstel danach. Beim Sechstel danach stehst du auf sowieso für Salat al-Fajr und dann stehst du einfach eine halbe Stunde früher auf und betest zum Beispiel. Das ist einfach. Aber wenn es um das fünfte Sechstel geht, musst du noch ein bisschen früher aufstehen, um zu beten, und dann legst du dich danach wieder schlafen. Und das ist anstrengender. Zweitens, nicht nur, dass es anstrengend ist, und zweitens auch, wenn du das so machst, bist du fit für dein Salat al-Fajr. Ganz im Gegensatz zu einer Person, die zum Beispiel die Nacht betet bis zum Salat al-Fajr und dann kommt sie zum Fard-Gebet und ist sie ermüdet, obwohl das Fard-Gebet wertvoller ist als alles, was sie vorher gemacht hat. Allah weiß am besten Bescheid. Es gibt auch in einer anderen Überlieferung, heißt es nicht Ahabbu Salati ila Allah, sondern Ahabbu al-Qiyami ila Allah. Das heißt also, nicht das beste Gebet oder das Gebet, was Allah am meisten liebt, sondern das beste Qiyam, das beste Stehen, das Allah am meisten liebt. Und dieser Ausdruck weist darauf hin, dass die Position des Stehens im Salah die wertvollste Position ist. Die Gelehrten sind unterschiedlicher Meinung. Manche sagen, die wertvollste Position ist welche Position? Im Sujud, die Niederwerfen. Aber richtigerweise, die wertvollste Position ist das Stehen. Wegen dieser Überlieferung und auch aufgrund anderer Überlieferungen. Und manchmal macht man das, also um einen bestimmten Teil des Salah zu betonen. Das heißt also, man will darauf hinweisen, dass das Salah besonders wertvoll ist aufgrund dieser Position. Ja? Und deswegen wird auch das Salah manchmal bezeichnet als Raka'a. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, Raka'at al-Fajr khayru min ad-dunya wa ma fiha. Die beiden Raka'a, Raka'a ist entweder der Ruku', das heißt die Verbeugung, oder der gesamte Gebetsabschnitt gemeint. Ja? Aber offensichtlich damit eher der Ruku' gemeint, wie es auch in manchen Überlieferungen heißt. Deswegen sagte er, diese beiden Verbeugungen sind wertvoller als das Diesseits und was es dahin gibt. Subhanallah. Und auch wird das Salah bezeichnet manchmal als Sajda. Sajda ist die Niederwerfen. Das heißt also, man sagt, ich habe zwei Sajda gemacht, das heißt, ich habe zwei Raka'a gebetet, würde man sagen. Sajda im Sinne von Raka'a und Sajda auch im Sinne von Salah. Deswegen sagt man manchmal, der hat nicht einmal eine Sajda für Allah gemacht. Er ist nicht einmal gebetet für Allah, subhanahu wa ta'ala. Das ist die beste Form des Fastens. Das bedeutet, es gibt keine bessere Form. Abdullah ibn Amr ibn As berichtet uns folgende Überlieferung. Und zu dieser Überlieferung, die wir jetzt gleich lesen, gibt es eine Vorgeschichte. Und zwar, der Vater von Abdullah ibn Amr ibn As heißt logischerweise Amr ibn As. Und sie sind beide, Ibn heißt auf Arabisch einfach nur Sohn von Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Also ist Abdullah der Sohn von Amr, der Sohn von Al-As. Also heißt logischerweise sein Vater Amr. Und dieser Amr, radiallahu anhu, beide sind Sahaba gewesen. Deswegen sagt man also Abdullah ibn Amr ibn As, radiallahu anhu ma, möge Allah mit ihnen beiden zufrieden sein, obwohl man eigentlich nur von einem Menschen spricht, aber wo man seinen Vater auch erwähnt, war auch ein Sahabi. Das gleiche sagt man bei Abdullah ibn Abbas, sagt man radiallahu anhu ma. Man hat zwei Namen erwähnt, man hat nicht einen Namen erwähnt. Genau das gleiche sagt man bei wem? Abdullah ibn Umar. Man sagt radiallahu anhu ma, möge Allah mit ihnen beiden zufrieden sein. Sonst hast du einen Sahabi erwähnt, ohne radiallahu anhu dazu zu sagen. Und das ziemt sich nicht für einen gläubigen Menschen. Auf jeden Fall, die Vorgeschichte dafür ist ganz einfach, dass der Vater, also Amr ibn al-As, radiallahu anhu, bei seiner Schwiegertochter war, und zwar der Ehefrau von Abdullah. Möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Und sie hatte sich über ihren Ehemann beschwert bei ihrem Schwiegervater, dass er sie vernachlässigt. Aber eben auf schöne Art und Weise. Aber der Vater hat das gemerkt. Und das ist ein schöner Beweis dafür, dass es zur Aufgabe der Eltern gehört, sich auch um ihre Kinder zu kümmern. Auch wenn sie schon verheiratet sind, dass ein Vater mal nachfragt und ehrlicherweise und gut nachforscht, ob es ihnen wirklich gut geht, seinem Kind und seinem Schwiegersohn oder seiner Schwiegertochter. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat dann davon Wind bekommen, durch wen? Naja, durch den Vater, durch Amr ibn al-As radiallahu anhu. Und deswegen sagte Abdullah, jetzt der Sohn, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam traf mich einmal an und sagte, hat man mir nicht erzählt, dass du sagst, hat man mir nicht erzählt, logischerweise der Vater, hat man mir nicht erzählt, dass du sagst, ich werde nachts beten und tagsüber fasten? Und subhanallah, der Shaitan macht sich also stark, auch wenn es über Ibadah geht. Wenn er merkt, dass er dich nicht in Sünde tauchen kann, dann versucht er es mit dir über die andere Schiene, indem du übertreibst, indem du dich selbst dann irgendwann mal als so besonders ansiehst und denkst, andere, A'udhu Billah, der macht ja wenig Gebete, wenig Fasten, dass du dann anfängst, über andere schlecht zu denken, weil du besonders viel machst. Und er hilft dir noch dabei, dass du besonders viele Ibadah machst. Ja? Das ist eine Schiene, die gefährlich ist, weil wenn sie auf Kosten der Pflichten Allahs geht, also sogar Ibadah, kann passieren, dass man das auf Kosten der Pflichten Allahs macht. Und hier gemeint ist mit der Pflicht Allah gegenüber, dass man sich um seine Familie rechtmäßig kümmert, ordentlich kümmert. Er sagte, hat man mir nicht erzählt, dass du sagst, ich werde immer nachts beten und immer tagsüber fasten? Er, Abdullah radiallahu anhu, sagte, ein Überlieferer nach Abdullah ibn Amr, sagte, ich denke, er, Abdullah ibn Amr ibn As, sagte, ja, o Gesandter Allahs, dies habe ich sicherlich gesagt. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und natürlich haben wir hier einen schönen Beweis auch dafür, dass man nicht einfach jede Nachricht und jedes Gerücht einfach so akzeptieren soll, nur weil es jemand gesagt hat. Guck mal hier, der Prophet sallallahu alaihi wasallam erfährt etwas. Wer ist derjenige, der es ihm mitgeteilt hat? Ein Sahabi. Und zwar Amr ibn al-As. Über wen berichtet er? Über einen Sahabi. Also auf jeden Fall, die Sache ist Reinheit pur. Und es geht hier nur um vertrauenswürdige Menschen. Und trotzdem, der Prophet ﷺ hat die Möglichkeit gehabt, sich zu vergewissern bei der betroffenen Person, also hat das auch gemacht. Er hat sich nicht verlassen auf das Gerücht, es wird gesagt über ihn, sondern er hat sich bei ihm direkt vergewissert. Und so der gläubige Mensch soll damit so umgehen, wenn du etwas hörst über deinen Bruder, über deine Schwester und du hast die Möglichkeit, dich zu vergewissern, auf Nummer sicher zu gehen, warum verlässt du dich dann auf jemanden, der es dir erzählt hat? Warum? Und deswegen gibt es eine Regel auch im Fiqh, auch eine Rolle spielt, ja, sie sagt, Al-Qudratu ala al-Yaqin tamna'u min al-Shak. Das heißt also, wenn man die Möglichkeit hat, auf Nummer sicher zu gehen, dann hat man nicht das Recht, sich zu berufen auf Unsicherheit. Ja, hat man nicht das Recht. Zum Beispiel, das gilt zum Beispiel, du bist in einer Stadt und du weißt nicht, in welche Richtung du beten sollst und du hast auch keinen Kompass dabei, dann darfst du nicht einfach sagen, ich bete in irgendeine Richtung und inshallah ist dann richtig. Oder ich gebe mir ein bisschen Mühe. Wenn du in einer Stadt bist, wo es eine Moschee gibt, wo du nachschauen kannst, wo in welche Richtung sie beten. Oder wenn dein Nachbar Muslim ist, du kannst ihn einfach fragen, was die Gebetsrichtung ist. Ja? Das heißt, wenn man also die Möglichkeit hat, auf Nummer sicher zu gehen, dann muss man das auch dann machen und man darf nicht sagen, ich verlasse mich auf meinen Zweifel, den ich habe. Das geht nicht. Man kann ich sagen, nachher, ich habe es nicht gewusst. Das ist kein Argument. Und deswegen hier, der Prophet sallallahu alaihi wasallam bringt uns bei, weil wenn es hier um die Würde anderer Menschen geht, ist es noch schlimmer. Das ist ja das Problem. Es geht ja hier nicht um eine Sache in Anführungsstrichen. Ich sage absichtlich in Anführungsstrichen, weil es ist nicht, wie sagt man, auf die leichte Schulter zu nehmen. Es geht hier nicht um eine Sache, die keinen Schaden verursacht, außer zwischen dir und Allah Azza wa Jal, sodass du Allah um Verzeihung beten kannst. Wenn du zum Beispiel aus Versehen die falsche Richtung gebetet hast, dann du kannst das korrigieren, du nochmal richtig betest. In die richtige Richtung. Aber wenn du einmal über deinen Bruder etwas Schlechtes gesagt hast, einmal deiner Zunge freien Lauf gelassen hast und über die Würde eines Gelehrten oder die Würde eines einfachen Muslims schlecht geredet hast, aufgrund dieser Aussage er vielleicht nächtelang schlaflose Nächte verbracht hat, weil er damit nicht zurechtkommt, weil man über ihn was Schlechtes gesagt hat, dann ist diese Sache nicht mehr so einfach reparabel. Und deswegen ist es wichtig für einen gläubigen Menschen, dass er sich immer vergewissert. Wie dem auch sei, der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte, der Mann sagte, dies habe ich sicherlich gesagt, o Gesandter Allahs. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bete nachts, schlaf aber auch einen Teil und faste, aber lass es auch manchmal aus. Faste an 3 Tagen von jedem Monat. Dies ist dann so, als ob du immer fasten würdest. Subhanallah. Wieder die gleiche Regel. Der Monat hat 30 Tage. 3 Tage mal 10. Die gute Tat wird 10-fach vergolten. Also bekommst du, als hättest du den ganzen Monat gefasst. Er sagte, o Gesandter Allahs, ich vermag noch Besseres zu tun als dies. Dann sagte er, dann faste jeden 3. Tag. Er sagte, o Gesandter Allahs, ich vermag noch Besseres zu tun als dies. Dann sagte er, dann faste jeden 2. Tag. Das ist die beste Art zu fasten und es ist die Art und Weise, wie Dawud alayhi salatu wasalam zu fasten pflegte. Ich sagte, o Gesandter Allahs, ich vermag noch Besseres zu tun als das. Er sagte, es gibt nichts Besseres als das. Es gibt nichts Besseres als das. In einer anderen Überlieferung sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, La sama man sama al-abad. Wer täglich fastet, hat gar nicht gefastet. Und das ist eine Aussage, gemeint ist sie aber als Imperativ, als Befehl. Ihr sollt nicht jeden Tag täglich fasten. Und deswegen zeigt es uns diese Überlieferung ganz deutlich, dass der gläubige Mensch mit dem Gesetze Allahs und mit dem Willen Allahs in Einklang zu leben hat. Wenn Allah es ihm erlaubt, macht das. Allah verbietet es ihm, fertig. Wie willst du logisch nachvollziehen, dass es besser ist, jeden 2. Tag zu fasten, als jeden Tag zu fasten? Wie willst du es logisch nachvollziehen? Der eine hat jeden Tag Ibadah gemacht, viel mehr Zeit verbracht, und der andere hat die Hälfte davon verbracht. Aber trotzdem, bei Allah Azza wa Jal geht es nicht um das Fasten. Sondern es geht darum, dass du das tust, was Allah von dir will. Er sagt zu dir, mach so, du sollst es so machen, fertig. Du sollst nicht diskutieren. Du sollst nicht deinen eigenen Senf dazugeben, sondern du sollst deine Gottes deine Unterwürfigkeit beweisen. Wenn man jeden zweiten Tag fastet, achtet man nicht darauf, an einem Montag oder Donnerstag oder dergleichen zu fasten. Das heißt, wenn man jeden zweiten Tag fastet, dann fastet man nicht zusätzlich montags und donnerstags, sondern das klappt jede zweite Woche oder beziehungsweise jede Woche hat man mal montags oder donnerstags gefastet, aber man fastet dann nicht extra am Montag oder am Donnerstag. Sondern wenn es passiert, dann ist schön, wenn es nicht passiert, man fastet sowieso Besseres gerade. Auch ist es kein Problem, dass man in diesem Fall an einem Freitag fastet. Das ist gar kein Problem, weil normalerweise darf man nicht speziell an einem Freitag fasten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das verboten. Er sagte, la takhussu laylat al-jum'ati biqiyam wa la naharahu bisiyam. Das heißt, ihr sollt nicht speziell an der Freitagnacht ein Nachtgebet verrichten und nicht speziell am Freitag fasten. Aber eine Person, die jeden zweiten Tag fastet, hat sie speziell am Freitag gefastet? Nein. Sondern sie hat gefastet, weil sie jeden zweiten Tag fastet und es eben zufällig der Freitag war. Aber sie hat nicht gesagt, ich faste speziell am Freitag, weil der Freitag ein besonderer Tag ist oder ähnliches. Und es gibt auch eine andere Ansicht, dass man auch Montag und Donnerstag zusätzlich fasten darf und so weiter. Und auch, was kein Problem ist, natürlich auch, dass man am Samstag fastet. Weil auch am Samstag soll man nicht speziell am Samstag fasten aus Verherrlichung diesen Tages. Aber ansonsten, wenn es passiert, wäre eine Person, die freitags fastet, dann muss sie auch samstags hinzufügen normalerweise. Ja, dann ist kein Problem. Oder eine Person, die samstags frei hat und an anderen Tagen nicht fasten kann, sie kann samstags unproblematisch fasten. Aber hier, wenn er jeden zweiten Tag fastet, dann der Prophet hat ihm das erlaubt, sallallahu alaihi wasallam, hat gesagt, jeden zweiten Tag. Und jeder Mensch weiß, dass wenn ich jeden zweiten Tag faste, dann ist alle zwei Wochen ein Samstag dabei. Und er hat nicht gesagt, sallallahu alaihi wasallam, fastet jeden zweiten Tag außer Samstag. Hat er nicht gesagt, sallallahu alaihi wasallam. Und seine Aussagen, und das müssen wir uns bewusst machen, seine Aussagen sind Wahi. Seine Aussagen sind Wahi von Allah subhanahu wa ta'ala. Das sind nicht seine Worte, die er sich ausgedacht hat, sondern das ist diese Informationen, die hat er eingegeben bekommen und die spricht er, sallallahu alaihi wasallam. Ebenso, liebe Geschwister, darf man im Schaban, geht es jetzt um das Fasten im Schaban, ist auch eine Sunna, dass man da häufig fastet. Abu Salama berichtet, er sagte, ich fragte Aisha radiallahu anha nach dem Fasten des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Da sagte sie, er fastete manchmal so viel, dass wir sagten, er fastet ja täglich. Und er fastete manchmal so selten, dass wir sagten, er fastet gar nicht. In keinem Monat habe ich ihn aber mehr fasten sehen als im Schaban. Er pflegte eigentlich den gesamten Schaban zu fasten. Er fastete den Schaban bis auf wenige Tage. Und deswegen, manche Gelehrte sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den gesamten Schaban gefastet. Manche sagen, er hat den meisten davon gefastet. Und manche sagen, er hat es mal so und mal so gemacht. Weil er hat ja viele Monate gefastet, alaihi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan und vorher den Schaban. Und deswegen, wie man es macht, ist kein Problem, inshallah ta'ala. Salama sagt, ich habe nie gesehen, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zwei Monate hintereinander fastete, außer dass er Schaban mit Ramadan verband. Wir schließen aus dieser Überlieferung, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Allgemeinen nicht den ganzen Schaban, aber den größten Teil davon fastete, wie manche Gelehrten gesagt haben. Was hat Vorrang, nachdem wir jetzt wissen, die Muqayyad-Arten von Fasten, was hat Vorrang? Die Gehorsamkeit den Eltern gegenüber oder freiwilliges Fasten? Grundsätzlich gehören die Eltern zu jenen Menschen, die niemals etwas Böses für ihre Kinder wollen. Und Güte den Eltern gegenüber ist zweifellos eine sehr ernstzunehmende Angelegenheit. Allah Azza wa Jal sagte, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihn dienen und zu den Eltern gütig sein sollt. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ. Wenn nun einer von ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, so sag nicht zu ihnen Uff. Und fahre sie nicht an, sondern sag zu ihnen ehrerbietige Worte. وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Und senke für sie aus Barmherzigkeit den Flügel der Demut und sag, mein Herr, erbarme dich ihrer, wie sie mich aufgezogen haben, als ich klein war. Surat al-Isra, Vers 23, Vers 24. Denn die Wohltat der Eltern, die sie einem gegeben haben, kann man gar nicht bis kaum ausgleichen, denn sie haben einen in die Welt gesetzt und diese Wohltat kann man ihnen nicht so einfach zurückgeben. Und auch als sie als man klein war und hilflos war, haben sie sich um einen gekümmert. Jetzt ist die Frage, diese Pflicht, die man ihnen gegenüber hat, steht manchmal in Konflikt zum freiwilligen Fasten. In diesem Fall, was soll man machen? Man hat grundsätzlich auf die Eltern zu hören. Das heißt, wenn es in Konflikt steht, die Eltern brauchen einen. Die Eltern wollen einen haben und sie verbieten einem deswegen zu fasten. Oder du weißt, dass sie dich brauchen und dass es einen Konflikt gibt mit dem Fasten, dann in diesem Fall, du musst auf deine Eltern hören und dein freiwilliges Fasten auslassen. Und der Beweis dafür ist ein Hadith in Sahih Muslim von Abu Huraira radiallahu anhu beliefert. Er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, eine Frau rief ihren Sohn, und das ist eine Geschichte von den Leuten von früher. Eine Frau rief ihren Sohn, während er gerade in seiner Mönchszelle war. Früher, Rahbaniya, war nach, das heißt, das Mönchtum war nach einer Ansicht erlaubt. Das war, wie gesagt, von den Muslimen von früher. Also eine Frau rief einmal ihren Sohn, während er in einer Mönchszelle war. Sie sagte, Juraij, so hieß er, ja? Auf Deutsch wahrscheinlich Georg. Juraij, er sagte, oh Allah, meine Mutter, aber mein Gebet, oh Allah, meine Mutter, mein Gebet, was soll ich machen? Sie sagte, Juraij, er sagt, oh Allah, meine Mutter, aber mein Gebet. Sie sagt, Juraij. Er sagt, oh Allah, meine Mutter, aber mein Gebet. Da sagte sie, oh Allah, sie sagt, mach Dua, oh Allah, er soll nicht sterben, bis er die Gesichter der Huren sieht. Das war ein Dua gegen ihn. Der Prophet erzählt weiter. Eine Hirtin, welche Schafe hütete, begab sich in seine Mönchszelle. Als sie ein Kind gebar, fragte man sie, wer ist der Vater? Da sagte sie, Juraij. Als Juraij aus seiner Mönchszelle rausging, sagte er, wo ist diejenige, die behauptet, dass ihr Kind von mir ist? Dann sagte er, Kleiner, wer ist dein Vater? Er sagte, der Schafshirte. In diesem Hadith zeigt sich natürlich, auch wenn die Geschichte zusammengefasst, stark, weil was Juraij durchgemacht hat, Allahu A'lam, wenn man ihm so einen schweren Vorwurf macht, obwohl er ein mit Sicherheit rechtschaffender Mensch gewesen ist, aber er hat in diesem Fall nicht auf seine Mutter gehört und so hat sie gegen ihn gebetet und Allah hat dieses Gebet dieser zornigen Mutter erhört gegen ihr eigenes Kind. Und deswegen seien die Eltern sehr vorsichtig, wenn es darum geht, Bittgebete zu sprechen gegen die eigenen Kinder. Denn vielleicht wird dieses Gebet erhört und dann macht er sich nachher große Vorwürfe. Und aus diesem Hadith ergibt sich deutlich, dass eben die Eltern Vorrang haben gegenüber die eigenen, gegenüber die freiwilligen Taten. Und die letzte Art des Muqayyad-Fastens, liebe Geschwister, ist einen Tag auf dem Weg Allahs zu fasten. Fi sabilillah. Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, berichtet, er sagt, ich habe den Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, folgendes sagen hören, man sama yawman fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifa. Ich habe den Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, folgendes sagen, wer einen Tag auf dem Weg Allahs fastet, dem entfernt Allah sein Gesicht vom Höllenfeuer um eine Entfernung von 70 Jahren. Warum ist dieser Hadith am Ende erwähnt? Weil diese Art zu fasten, oder dieser Hadith, übrigens gibt es zwei Ansichten, was damit konkret gemeint ist. Ist damit gemeint das Fasten während des Dschihad, oder ist damit das allgemeine freiwillige Fasten gemeint? Denn der Ausdruck im Arabischen, fi sabilillah, bedeutet wortwörtlich auf dem Weg Allahs, und das ist eigentlich jede gute Tat, die für Allah gemacht wird. Aber aus der Scharia kennen wir das normalerweise, das Wort Fisabilillah, eben den Dschihad damit meint. Und deswegen sind die Gelehrten darin unterschiedlicher Ansicht. Und sollte dieser Hadith sich auf das freiwillige Fasten im Allgemeinen beziehen, ist eine unglaubliche Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala, dass du vom Höllenfeuer befreit wirst. Und zwar, warum? Weil wenn du entfernt wirst von einer Entfernung von 70 Jahren, musst du dich erst einmal durch Sünden wieder diesem Höllenfeuer nähern. Und das ist nicht so einfach. Und deswegen diese Wohltaten Allah subhanahu wa ta'ala, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vom Höllenfeuer weit entfernen, denn er ist derjenige, der zu imstande ist, und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima kathira.